sei und soll es bleiben, aus ganz besonderem Holz. Geht irgendwo nicht weiter, dann seid ihr plötzlich da. Ihr meistert jede Schwierigkeit und jeder sagt, ach, was waren die Soldaten? Ja, die gehen richtig ran. Das war die Infanterie, das war die Artillerie. Fragt man bei solchen Taten, wäre das gewesen ich? Ja, das waren die Soldaten, so was schafft ein Zivilist. Das waren die Soldaten, so was schafft ein Zivilist. In allen Garnisonen seid ihr so sehr beliebt. Ihr schätzt auf alle Zonen, wo es schöne Mädels gibt. Und seht ihr wieder weiter, ein Gruß von euch bleibt da. Mama sieht ihre Tochter an und sagt dann nur, ja, ja. Waren die Soldaten, ja, die gehen richtig ran. Das war die Infanterie, das war die Artillerie. Fragt man bei solchen Taten, wer das gewesen ist? Ja, das waren die Soldaten, so was schafft kein Zivilist. Das waren die Soldaten, so was schafft kein Zivilist. Das waren die Soldaten, so was schafft kein Zivilist.